Die heutige Predigt mit dem Titel David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, steht in 1. Samuel 30 in den Versen 1 bis 24. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen, und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt worden. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Jesreelitin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmelititas, waren gefangen weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sprach zu Abiatar, dem Priester, dem Sohn Achimelechs: Bring mir doch das Ephod her. Und als Abiatar das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn und sprach: Soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Er sprach zu ihm: Jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Da zog David hin, samt den 600 Mann, die bei ihm waren. Und als sie an den Bach Besor kamen, blieben die Zurückgebliebenen stehen. Und David jagte nach, er und 400 Mann. Und 200 Mann, die zu ermattet waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Und sie fanden einen ägyptischen Mann auf dem Feld. Den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Und sie gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich selbst. Denn er hatte während 3 Tagen und 3 Nächten kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. David sprach zu ihm: Wem gehörst du und woher bist du? Er sprach: Ich bin ein ägyptischer Bursche, der Knecht eines amalekitischen Mannes, und mein Herr hat mich verlassen, weil ich vor 3 Tagen krank wurde. Wir sind eingefallen in das Südland der Keretiter und in das Gebiet von Juda und in das Südland von Kaleb und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. David sprach zu ihm: Willst du mich zu dieser Horde hinabführen? Er antwortete: Schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten noch in die Hand meines Herrn ausliefern willst, so will ich dich zu dieser Horde hinabführen. So führte er ihn hinab, und siehe, sie lagen über das ganze Land zerstreut, aßen und tranken und feierten wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda geraubt hatten. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, so dass keiner von ihnen entkam, außer 400 Burschen, die auf Kamele stiegen und entflohen. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten, und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas, das sie ihnen weggenommen hatten. David brachte alles zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder, und sie trieben sie vor den anderen Vieh her, und sie sprachen: Das ist Davids Beute. Und als David zu den 200 Männern kam, die so ermattet gewesen waren, dass sie David nicht nachfolgen konnten und am Bach Besor geblieben waren, da zogen sie David und dem Volk, das mit ihm war, entgegen. Und David trat zum Volk und grüßte sie freundlich. Da ergriffen alle Männer Belials unter denen, die mit David gezogen waren, das Wort und sprachen: Weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen nichts von der Beute geben, die wir gerettet haben, außer jedem seine Frau und seine Kinder. Die sollen sie wegführen und gehen. Da sprach David: Ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Und wer könnte auf euren Vorschlag hören? Sondern wie der Anteil dessen ist, der in dem Kampf hinabgezogen ist, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei den Geräten geblieben ist. Sie sollen miteinander teilen. Guten Morgen zusammen. Vielen herzlichen Dank an alle, die gebetet haben für die Freizeit am Gardasee. Gott hat uns letzte Woche dort eine wirklich sehr, sehr schöne, gesegnete Zeit geschenkt, eine ganz tolle Gemeinschaft. Auch das Wetter war wirklich, ja, wunderbar. Aber in besonderer Weise war es ganz großartig, was Pastor Mike Ross dort unterrichtet hat. Er hat gesprochen über eine Predigtreihe, 9 Botschaften, 9 Predigten über das Thema, also im Englischen Prelude to Revival, Auftakt zur Erweckung. Und er ist 9 Prinzipien durchgegangen, die wichtig sind, damit zwischen uns und Gott nicht steht und dass wir vorbereitet sind auf das, was Gott vorhat. Und ich weiß, manche waren letzten Sonntag nicht da gewesen und einige auch nicht bei der Gardasee-Freizeit. Deswegen ganz kurz ein paar Punkte davon. Mike hatte davon letzten Sonntag gesprochen und da geht es um diese Stelle Jesaja Kapitel 56 bis 65. Das ist in einer besonderen Weise die Stelle in der Bibel, wo Gott viel spricht über Erweckung und wie er das machen wird. Und da hatte Mike letzten Sonntag darüber gesprochen, dass in dieser Stelle in Kapitel 56 und 57 im Jesaja-Buch 4 Sünden genannt werden und die auch in einer bestimmten Reihenfolge stehen und auch einer Verbindung. Und da hat er zunächst mal gesprochen, da wird 3-mal davon gesprochen, das war auch ein Thema dann noch am Gardasee, was für ein Geschenk es ist, dass Gott uns den Sonntag gegeben hat, dass er uns Gottesdienst schenkt, dass wir zusammenkommen können, Gott wirklich die Ehre geben, ihn feiern, erfrischt, gestärkt werden im Glauben. Und da hatte der Mike davon gesprochen, dass wenn wir den Sonntag Gottesdienst immer mehr so auf die Seite schieben, Gott damit verdrängen und Sonntag immer mehr ein Tag wird wie Montag bis Samstag, dass wir dann ein Stück weit einfach so diesen Bezug, diese enge Beziehung zu Gott verlieren oder dass es schwächer wird. Und das führt dann in einem zweiten Schritt zu einer Sünde, die er genannt hat, ja, dass deine und meine Gottesfürchtigkeit nicht mehr so groß ist, dass Gott uns nicht mehr ganz so viel bedeutet, das Reich Gottes. Und dann ist es auch ganz natürlich, wenn wir Gott so ein bisschen auf die Seite schieben, Gott nicht mehr so groß, so wichtig ist, das Reich Gottes nicht mehr so wichtig, dass wir dann auch irgendwann im sexuellen Bereich nicht mehr so rein geheiligt leben. Das war die 3. Sünde, sexuelle Unmoral. Und dann dauert es nicht lange bis zur 4. Sünde. Das ist es dann, wenn wir falsche Götter haben oder im Englischen Idolatry. Und das war spannend gewesen, wie Mike da, wie gesagt, das war jetzt ein Prinzip gewesen letzten Sonntag, dass er gesagt hat, es ist wichtig, dass du und ich in der Gnade Gottes nicht ein stolzes Herz haben, sondern ein Herz, das von Gott ganz feinfühlig zerbrochen, zerschlagen wurde, auf das du und ich wissen, es ist so gut, wenn du und ich ein ehrlich, aufrichtiges, demütiges Herzen vor Gott haben, weil genau dann kann und will er wirken und wird und kann Erweckung schenken. Wie gesagt, das war jetzt nur ein Prinzip, aber Andreas Körber hat die Sachen, die Mike unterrichtet hat, aufgenommen. Am ersten Tag hat es, glaube ich, nicht geklappt, aber dann Mittwoch bis Freitag. Wir hören jetzt mal rein, wenn die von der Qualität okay sind. Sind sie einigermaßen okay? Wenn ihr wollt, er wird sie dann auf die Webseite einstellen. Das lohnt sich wirklich, da mal reinzuhören. Und ich will eine Geschichte noch weitergeben. Die hat Mike am Freitag erzählt. Er hat immer wieder auch einfach toll einfließen lassen, wie geistliche Erweckungen, das heißt, dass der Heilige Geist zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Ortschaft oder Nation oder Gegend stärker wirkt, dass einfach viel mehr Menschen, Tausende, wirklich viele Menschen ganz tief eine Gottesbegegnung haben, der Heilige Geist in ihr Leben kommt, sie Buße tun, umkehren, Jesus Christus nachfolgen. Das ist etwas, was in der Bibel immer wieder beschrieben wird, in der Apostelgeschichte, vielen anderen Stellen der Bibel. Und Mike hat gezeigt, das ist ganz normal. Jesus Christus ist zunächst mal gekommen, um Erlösung zu bringen. Das ist das, was er am Kreuz getan hat. Gestorben, auferstanden, den Tod besiegt. Und ganz am Ende der Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, dann wird es das Gericht geben, auch das Strafgericht Gottes. Aber zwischendrin gibt es das, dass wir geistlich immer mal wieder ein bisschen absinken, schwächer werden. Und Gott in seiner Gnade schenkt es dann, dass es neues Leben gibt, dass es neu erfrischt wird, dass es aufwärts geht. Und so ist es was ganz Natürliches in der Bibel, auch in deinem und meinem Leben, auch im Leben von Gemeinden, dass wir so ein gewisses Auf und Ab haben. Aber großartig, wenn es entsprechend richtig geistliche Erweckung, neues Leben gibt. Und Mike hat erzählt am Freitag von einem Dorf in Wales, Großbritannien. Und da war es so, dass einige Eltern, die hatten immer wieder für Erweckung gebetet. Und es ist äußerlich gesehen nichts passiert. Und irgendwann hat Gott geschenkt, dass die Kinder, die Jugendlichen einfach das auf dem Herzen hatten, dass sie gesagt haben, wir verabreden uns abends, glaube ich, was weiß ich, um 11 oder wann auch immer, irgendwann spät abends, haben sie sich verabredet. Das heißt, die sind zunächst mal in die Betten gegangen, sind heimlich rausgegangen, haben sich irgendwie den Schlüssel besorgt von der Kirche dort, sind reingegangen, irgendwann spät abends. Und da war damals, und das ist also eine wahre Geschichte jetzt, ein 11-jähriger Junge war der, ja, so der Leader, der Leiter, der geistlich von Gott da benutzt wurde. Und er hat zu den anderen Kindern und Jugendlichen gesagt, also unsere Eltern, die beten jetzt schon lange einfach, dass Gott, dass Jesus Christus hier mehr tut. Und es scheint nicht viel zu passieren. Und er hat gesagt, wisst ihr, warum das ist? Die beten zwar für Erweckung, aber die glauben nicht daran. Wir beten jetzt. Wir rechnen damit, dass der Heilige Geist Erweckung schenken kann und wird. Und ich denke, das ist auch etwas, was für dich, für mich, für uns wichtig ist. Das eine ist, dass wir für Erweckung beten. Ich werde immer mal wieder was einfließen lassen, auch von diesen anderen 8 Prinzipien im Lauf der nächsten Woche und Monaten. Aber es ist wahnsinnig wichtig, dass du und ich wirklich damit rechnen. Jesus Christus kann und will nicht nur Grünwald verändern, nicht nur Straßlach und Bayerbrunn und Pullach und Sendling und Solln und Oberhaching und Unterhaching und München und Umgebung. Eine große zentrale Aussage von Mike war gewesen, auf Grundlage von diesen Bibeltexten, du und ich können uns freuen auf das, was Jesus Christus tun wird. Jesus Christus liebt es, Erweckung zu schenken. Jesus Christus ist nicht jemand, der da sitzt und denkt, naja, jetzt lassen wir die alle mal ein bisschen so am Hungertuch nagen und halb verhungern, geistlich gesehen. Jesus Christus liebt es, Erweckung zu schenken. Und wir dürfen uns freuen auf das, was Gott tun wird bei der Gospel Church München, auch bei anderen Gemeinden, auch hier in diesem Großraum München. Und deswegen, es lohnt sich da mal reinzuhören in diese Predigten von Mike und vor allen Dingen, ich möchte euch Mut machen, das war ein anderes Prinzip gewesen, dass es dir und mir bewusst ist, dass Jesus Christus der große Held überhaupt ist und dass er diese Kraft und Macht Gottes hat, aber diesen einen Punkt, der war mir ganz besonders wichtig und dann starten wir mit der Predigt, war mir wichtig weiterzugeben, so wie diese Kinder und Jugendlichen erkannt haben, die Eltern haben zwar dafür gebetet, aber sie haben nicht wirklich damit gerechnet. Ich möchte dir und mir Mut machen, dass wir erwarten, dass wir darauf hinarbeiten, dass wir beten, dass wir damit erwarten, dass Gott, der Heilige Geist, auch hier in unserem schönen Grünwald und München viel größere Dinge vorhat, dass er in seiner Gnade, in seiner Souveränität Erweckung schenken wird und ich freue mich auf das, was Jesus Christus tun wird hier die kommenden Monate, Jahre und Jahrzehnte. Und jetzt starten wir mit der eigentlichen Predigt für heute. Das ist die Predigt aus dem vorletzten Kapitel im 1. Samuel-Buch. Und das ist, das haben wir 5 Punkte. Also es geht um das Leben von David zunächst mal. Der erste Punkt ist Vers 4. Und ich verspreche euch, es wird im Leben vom David bald besser. Ich weiß, das waren immer wieder so ganz schön schwere Punkte, aber jetzt nochmals, der erste Hauptpunkt ist, sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Vers 4. Der zweite Hauptpunkt ist, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das ist der Vers 6. Und dann der dritte Hauptpunkt ist, sie fanden einen Ägypter auf dem Feld. Und viertens ist dann, so gewann David alles zurück. Das ist der Vers 18. Und der fünfte Hauptpunkt sind die Verse 20 bis 24. Das ist der Punkt gnadenzentriert leben. Zunächst mal zum ersten Punkt. Sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Das sind die Verse 1 bis 4. Und lass uns nochmals kurz ein bisschen erinnern. Wir hatten vor 2 Wochen diese Stelle gehabt, als David Gott nicht so richtig vertraut hat. Er hat sich irgendwann dann immer wieder ins Herzen selber gesprochen, zu sich gepredigt. Ach, der Saul wird mich doch irgendwann kriegen, er wird mich töten. Obwohl Gott ihm ja versprochen hat, dass er David der König werden wird. Deswegen hat der David dann Angst bekommen, ist in seiner Feigheit, ist er in das Land der Philister gegangen, der Erzfeinde von Israel. Und am Anfang ging es gut, aber dann hatten wir aufgehört mit diesem Punkt, wo das Desaster kam, als der König von den Philistern gesagt hat zum David: Jetzt werden wir gegen die Israeliten kämpfen und du und deine 600 Männer, ihr müsst uns helfen. Das heißt, plötzlich steht David, der eigentlich der nächste König Israels sein soll, auf der Seite der Feinde und wird gezwungen, mitzukämpfen. Das war der Kontext, die Situation gewesen. Und wir überspringen jetzt ein paar Kapitel, aber was zentral in diesen Kapiteln passiert ist, dass Gott auch da wieder dem David Gnade schenkt. Er wirkt entsprechend durch das Misstrauen von anderen in der Armee bei den Philistern derart, dass David und seine 600 Männer doch nicht gegen die Israeliten in den Krieg ziehen müssen. Und es ist die Stelle, wo jetzt unser heutiger Text anfängt. Die kommen dann, die gehen dann nach Hause in die Stadt Ziklag im Philisterland. Und es waren ungefähr 90 Kilometer, ja, wo man da gelaufen oder geritten ist. Das heißt, die Situation war zunächst mal so, wahnsinnig gestresst gewesen, Angst gehabt, müssen wir gegen die Israeliten in den Krieg ziehen. Dann diese riesige Erleichterung, Gott sei Dank nicht. Gott hat wieder eingegriffen und hat ja einfach Rettung geschenkt. Wir müssen nicht gegen das eigene Volk in den Krieg ziehen. Und jetzt geht's endlich nach Hause, endlich wieder die Frau zu sehen und die Kinder. Und ihr könnt euch vorstellen, wie man sich auch körperlich fühlt, wenn man 90 Kilometer gelaufen, gewandert oder geritten ist. Man freut sich, endlich wieder zu Hause zu sein. Und wie es im Leben manchmal so ist, es gab eine wirklich harte Sache und dann gibt's eine Erleichterung und es ist gut eine gewisse Zeit. Und dann kommt schon wieder eine harte Sache oder vielleicht sogar noch was viel härteres. Und so ergeht es hier David und seinen Männern. Ich lese nochmals die Verse 1 bis 2. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, wie gesagt 90 Kilometer unterwegs gewesen, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort weg war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt war es ihnen endlich mal wieder ein ganz kurzes Stück Zeit gut gegangen. Jetzt kommt der nächste ganz, ganz harte Tiefschlag. Sie kommen nach Hause, freuen sich auf ihre Familien, freuen sich darauf auszuruhen, einfach nur zu leben, zu arbeiten und so weiter. Und ihre Stadt, in der sie gewohnt haben, Ziklag, ist dem Erdboden gleichgemacht durch Feuer. Und ihre ganzen Frauen, Kinder, alles, was sie an Besitz, an Tieren hatten, ist weggeführt worden. Was für ein Desaster. Und dann heißt es hier im Vers 4, sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und ich weiß nicht, ob du dich an Situationen erinnern kannst in deinem eigenen Leben, aber manchmal gibt's das, da kommt ein Schlag nach dem anderen, puff, puff, puff, und dann denkt man, jetzt ist es endlich vorbei, und dann kommt nochmal so ein richtiger Tiefschlag. Und natürlich ist das Thema jetzt, wie kann man dann weitermachen, wie kann es hier weitergehen mit deinem, meinem Leben, mit dem Leben von David, so ein richtiger Tiefschlag. Im Englischen spricht man da gerne vom The Battle After the Battle. Es hatte auf Deutsch, es hatte schon so ein Kampfschlacht irgendwas gegeben, was schwierig war im Leben. In der Gnade Gottes warst du treu gewesen, hast das getan, was Gott will. Und du denkst, jetzt ist es gut und dann kommt nochmal so ein richtiger Tiefschläger. Beim David war es ein Tiefschlag nach dem anderen. Wann wird es endlich gut? Und ich kann euch sagen, im zweiten Buch Samuel gibt es auch einige wirklich gute Zeiten in seinem Leben. Aber das führt uns hier zunächst mal zum zweiten Hauptpunkt. Was macht David in dieser Situation? Da heißt es im Vers 6, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und zuvor müssen wir schauen, was am Anfang vom Vers 6 steht, weil das nochmals verdeutlicht, wie hart und schwierig die Situation für David war. Da heißt es im Vers 6, und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Das heißt, David hat nicht nur die eigenen Frauen und Kinder verloren und das ganze Vieh und allen Besitz ist weg und die Stadt ist niedergebrannt. Die Israeliten, oder nicht die Israeliten, die 600 Männer mit ihren Familien, die mit ihm gewesen sind, die sind wirklich ja nicht nur ärgerlich mit David gewesen. Einige von ihnen haben gesagt, David, jetzt reicht's. Wir töten dich, wir steinigen dich. Das ist die Situation, in der sich David befindet. Wie gesagt, er hatte nur noch diese 600 Männer und ihre Familien, die jetzt weg waren. Und einige von denen sagen, wir steinigen dich. Wirklich ein richtiger, neuerlicher Tiefpunkt im Leben von David. Und wir hatten schon gesehen in den letzten Wochen, David ist weit davon entfernt, ein perfekter Mann zu sein. Aber eine Stärke, die wir beim David immer wieder sehen, ist einfach diese Liebesbeziehung, die er mit Gott hat. Wie er auch in den tiefsten Tälern, den schwierigsten Situationen seines Lebens zu Gott wirklich förmlich rennt und sich an Gott klammert und sagt, wenn du nicht hilfst, wenn du nicht eingreifst, dann ist alles verloren. Und so heißt es im Vers 6 am Ende des Verses, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was heißt es, dieser Ausdruck, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, dieses sich in dem Herrn, in Gott bei Jesus Christus zu stärken. Zunächst mal, was heißt es nicht? Das heißt nicht alleine, dass du und ich oder David Gott, Jesus Christus, einfach unsere ganze Emotionen sagen, ihm ganz ehrlich erzählen, wie es uns gerade geht, wie wir uns fühlen. Das ist Gutes zu tun. Das tun auch die Christen in den Psalmen, die Psalmschreiber immer wieder. Aber das hat er auch schon und die anderen auch schon im Vers 4 getan. Sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Das haben sie getan, beziehungsweise er hat es getan. Sich in dem Herrn, in Christus zu stärken, heißt auch nicht, nur einfach so ehrlich zu sein, dass du Tacheles mit Gott redest, dass du einfach deinen ganzen Zorn und Ärger Gott gegenüber zum Ausdruck bringst. Das heißt auch noch nicht, dass du und ich uns im Herrn stärken, sondern sich im Herrn zu stärken, fängt damit an, was am Ende vom Vers 6 gesagt wird. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das heißt, da steckt drin, dass David eine ganz enge persönliche Beziehung mit seinem Gott gehabt hat. Und diesem Gott hat David vertraut, auch in solchen Situationen. Er hat diesen Gott bei seinem Wort genommen. Und er hat ihm vertraut, dass Gott auch jetzt noch da ist, wirken kann und Gewaltiges, Positives tun kann, dass auch Gott jetzt noch Rettung schenken kann. Und ich möchte dir und mir einen Vers weitergeben. Ich glaube, der trifft so richtig den Kern, um was es geht hier bei diesem Predigttext. Das ist der letzte Vers von Psalm 27, Vers 14 in der neuen Genfer Übersetzung. Da möchte ich dir Mut machen, diesen Vers auswendig zu lernen, weil du wirst auch immer mal wieder ja nicht nur Höhepunkte in deinem Leben haben, sondern auch Momente, wo es mal schwieriger ist. Und da ist dieser Vers aus Psalm 27, der ist so ein richtiger Schatz. Das ist so richtig etwas, wo du dich rein, ja, richtig dran festhalten kannst, wo du diesen Blick auf Jesus Christus dann haben kannst. Und wie gesagt, in der neuen Genfer Übersetzung heißt dieser Vers, Psalm 27, Vers 14, hoffe auf den Herrn. Also zunächst mal, was mache ich jetzt? David, Katastrophe. Frauen weg, Kinder weg, Vieh weg. Jetzt wollen sie mich auch noch töten. Was mache ich jetzt? Ich hoffe auf den Herrn. Ich hoffe auf Jesus Christus. Manche von euch haben jetzt auch eine Zeit, die nicht einfach ist. Hoffe auf den Herrn. Du schaust auf Jesus Christus. Hoffe auf den Herrn. Und dann geht's weiter. Sei stark. Und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Das heißt, hoffe auf den Herrn, du blickst auf Jesus Christus, du rennst zu Gott, du bringst ihm all diese Dinge. Du stärkst dich bei Gott auch in dem Sinne, dass du sagst, auf diesen Jesus Christus kann ich auch jetzt noch hoffen, vertrauen, mein Leben bauen und sei stark und dein Herz fasse Mut. So dieses sei stark und dein Herz fasse Mut ist ein ganz wichtiger Aspekt. Du musst nicht dann einfach komplett am Boden da liegen und sagen, es geht gar nichts mehr, ich kann gar nichts mehr machen, ich bin am Ende, die Situation ist so schlecht. Sondern es ist genau das, im Glauben nach vorne zu gehen, im Blick auf Jesus Christus, der alle Kraft und alle Macht und alle Autorität hat, zu sagen, ich hoffe auf den Herrn, von ihm wird meine Stärke kommen, er wird eingreifen, er wird wirken, aber er will mich auch benutzen, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Da wird dann nochmals klar gemacht, die Kraftquelle ist Jesus Christus. Aber das Schöne ist, David ist dann nicht einfach in Depression versunken und am Boden gelegen, sondern David konnte aufstehen und zu seinen Männern sagen, Gott hat hier noch etwas vor. Es gibt selbst jetzt noch durch den lebendigen Gott Rettung. Wir vertrauen auf ihn. Und er hat es dann geschafft, dass sie ihn nicht gesteinigt haben, sondern dass sie im letzten Endes das getan haben, was dann mit dazu geführt hat, dass sie Rettung erfahren haben. Also versucht ruhig diesen Vers auswendig zu lernen und ihn in gewissen Situationen immer wieder anzuwenden. Das ist ein super Vers. Hoffe auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut. Du musst nicht hier mit schlotternden Knien durchs Leben gehen, auch nicht in schwierigen Situationen. Du kannst in Christus, das kommt nicht von dir heraus, deine Stärke, aber Christus kann dir die Stärke geben. Sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Und das führt uns dann zum dritten Punkt. Das ist im Vers 11. Sie fanden einen ägyptischen Mann auf dem Felde. Zunächst mal im Vers 8, was David als nächstes macht, ist, dass er Gott fragt, sollen wir denn diesen Amalekitern, die uns das angetan haben, sollen wir denen nachrennen? Und wenn wir ihnen nachrennen, werden wir sie dann besiegen? Wirst du Rettung schenken? Und Gott sagt ganz deutlich, ja, natürlich, ihr sollt ihnen nachrennen. Ich lese nochmal diese Stelle, da heißt es, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Horde, das sind die Amalekiter, nachjagen. Werde ich sie einholen? Er sprach zu ihm, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Ausrufezeichen. Wenn hier ein Ausrufezeichen steht im Deutschen, kann ich euch versichern, das Alte Testament, das im Hebräischen geschrieben wurde, ist eine viel kraftvollere, viel ausdrucksstärkere Sprache als das Deutsche. Da steht was ganz Kräftiges da, dass Gott sagt, jawohl, ich werde euch Rettung verschaffen. Und das Problem jetzt natürlich, das rein praktische Problem für den David war gewesen, okay, er wusste jetzt, Gott will, dass wir denen nachjagen, er wird uns Rettung schenken, aber kleines praktisches Problem, er weiß gar nicht, wo er hingehen soll. Er hat keine Ahnung, wo die Amalekiter sind. Und schaut mal, was Gott jetzt tut, und das tut er auch in deinem und meinem Leben. Gott schenkt, dass sie scheinbar rein zufällig, Vers 11, einen ägyptischen Mann auf dem Felde finden. Der hatte dort eigentlich gar nichts zu suchen. Normalerweise findet man dort auf dem Felde in dem Philisterland keine Ägypter, die rumlaufen. Das kommt einfach nicht vor. Aber Gott lenkt und leitet auch die kleinen und großen Details auch in deinem und meinem Leben. Ganz genau, er steuert es ganz genau. Gott hat einen Plan. Wir sehen das immer wieder. Gott hat einen Plan in der Bibel und Gott hat auch einen Plan mit deinem und meinem Leben. Und ganz genau, zielgenau steuert es Gott. Und wir sehen dann in den Versen 11 und die Verse danach, da heißt es hier in Vers 11, und sie fanden einen ägyptischen Mann auf dem Feld, den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Und wir wissen dann von den nächsten Versen, dass dieser Mann ja 3 Tage, 3 Nächte nichts mehr zu essen hatte, nichts mehr zu trinken hatte. Und sie geben ihm dann erstmal was Gutes zu essen und zu trinken. Und plötzlich erwacht er so richtig zu neuem Leben. Und dann fragt David ihn, wem gehörst du und woher bist du? Er sprach, ich bin ein ägyptischer Bursche, der Knecht eines amalekitischen Mannes und mein Herr hat mich verlassen, weil ich vor 3 Tagen krank wurde. Und er spricht dann davon, wir sind eingefallen und haben unter anderem Ziklag mit Feuer verbrannt. Das heißt, scheinbar zufällig trifft David hier plötzlich, wo er dringend wissen muss, wo die Amalekiter denn hingezogen sind, trifft er scheinbar zufällig einen Mann, der ihm sagen kann, wo die hin sind. Und das ist genau das, was David ihn fragt, dann in Vers 15. David sprach zu ihm, willst du mich zu dieser Horde hinabführen? Er antwortete, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten noch in die Hand meines Herrn ausliefern wirst. So will ich dich zu dieser Horde hinabführen. Und dann wird uns berichtet, dass der Ägypter sie genau dorthin führt, wo die Amalekiter gewesen sind und Party gehabt haben und gefeiert haben. Das heißt, genau das, was David gebraucht hat, schenkt ihm Gott. Eine Person, die ihm sagen kann, wo sind denn die Amalekiter? Und das sind oft manchmal scheinbar kleine Dinge im Leben von David oder auch von mir, aber die eine große Auswirkung haben. Ohne diesen ägyptischen Mann wäre es nicht gegangen. Das war der Schlüssel, dass die überhaupt die dann finden konnten und letzten Endes dann auch sie besiegen konnten. Und so ist es auch mit dir, wenn du und ich mit Jesus Christus leben, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir im Gehorsam sind, dann dürfen wir uns wirklich freuen, was Gott tut. Und wir sehen dann genau das hier dann im 4. Hauptpunkt, so gewann David alles zurück. Das ist die Verse 18 und 19. Ich lese mal diese Stelle, da heißt es hier, und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, sodass keiner von ihnen entkam, außer 400 Burschen, die auf Kamele stiegen und entflohen. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten, und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter noch von der Beute, irgendetwas, das sie ihnen weggenommen hatten. David brachte alles zurück. Und vielleicht noch ein anderes wichtiges Detail, das ich gerade vergessen habe. Wir hatten gelesen im Vers 2, die Amalekiter, die haben die Frauen und Kinder weggeführt, aber sie haben sie am Leben gelassen. Auch das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. Wir hatten vor 2 Wochen gesehen, dass David anders vorgegangen ist. Die Praxis von David war gewesen, immer wieder zu so Völkern zu gehen. Und er hat dafür gesorgt, dass keine einzige Person überlebt hat. Auch da sehen wir wirklich die Gnade, ja die Souveränität Gottes, dass Gott geschenkt hat, dass die Amalekiter zwar die Stadt niedergebrannt haben, aber die ganzen Frauen und Kinder, die haben alle noch gelebt. Dann hat Gott diesen ägyptischen Mann auf dem Felde geschickt. Und so wirkt Gott auch bei dir und bei mir und auch bei der Gospel Church und auch bei vielen anderen Kirchen, weil Jesus Christus liebt seine Kinder. Er hat etwas mit ihnen vor. Jesus Christus liebt seine Kirche. Er wird sein Reich, er wird seine Kirche, seine Gemeinde bauen. Und wir sehen hier dann in den Versen 17 bis 19, kurz vorher war es noch das absolute Desaster gewesen. Und wie schnell Gott das auch umdrehen kann und schenken kann, sie haben alles zurückbekommen. Die Amalekiter, die sind da gewesen, die waren wahrscheinlich betrunken, haben gefeiert. Obwohl sie zahlenmäßig denen haushoch überlegen waren, hatten sie keine Chance, als David dann mit den 400 Männern, mit denen er hingegangen ist, sie dann besiegt hat und sie konnten alles entsprechend zurückholen. Und ich möchte noch einen Punkt wiederholen, den hatte ich vorher auch vergessen. Ihr merkt, dass ich auch am Gardasee war und Dinge dann vergesse. Und zwar will ich euch noch 4 Dinge weitergeben. Und da ist gut, wenn ihr die aufschreibt, weil das sind Dinge zu beten. Und ich glaube, dass Gott diese Dinge auch benutzen wird, auch für uns als Kirche, als Gospel Church. Und zwar sind es Dinge, die wir im Juli haben werden. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr dafür betet, weil Gott uns liebt und er auch die Menschen hier in dieser Region liebt. Viele von ihnen haben noch keine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und es ist so wichtig, dass diese Menschen von Jesus Christus demütig, aber doch mit Liebe und Klarheit hören und erfahren von ihm. Und da möchte ich euch bitten, für 4 Dinge zu beten. Und zwar werden wir, das machen wir jetzt zum ersten Mal am 5. und 6. Juli, das sind Freitagabend und Samstag, werden wir mit dem Lobpreis-Musikteam einfach mal weggehen und dort eine wichtige Zeit haben. Worum geht es da? Da geht es darum, so wunderbar das hier schon gemacht wird, der Lobpreis. Wir wollen der Gnade Gottes das auf einen höheren Level heben. Nicht in unserer Kraft, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir glauben, dass im Gottesdienst Jesus Christus und der Heilige Geist auch durch den Lobpreis noch mehr bewirken kann. Auch, dass Menschen, die noch nicht im Glauben stehen und von euch oder von mir eingeladen werden, im Gottesdienst reinkommen und vielleicht die Dinge, über die ich spreche, hier noch gar nicht glauben und denken, was erzählt denn der da vorne, aber dass sie im Herzen ganz tief berührt werden, auch von der Musik und vom Lobpreis. Gott benutzt auch Musik und Lobpreis. Und da möchte ich euch bitten, das wird ein wichtiger Termin sein, 5. und 6. Juli gehen wir nach Österreich mit dem Team, dass Gott da wirklich mächtig wirkt. Alle Vorbereitung, dann dieses Wochenende. Das wird ein wichtiges Wochenende sein im Juli. Das Zweite, wofür ich will, dass ihr betet, ist am Donnerstag, 11. Juli, starten wir etwas, und das tut mir auch sehr leid, die Jugendlichen sind wirklich diejenigen, die bei Gospel Church bisher am meisten vernachlässigt waren. Das soll nicht so bleiben. Wir hatten eine Zeit lang nach einem Jugendpastor gesucht. Gott hat uns bisher niemand geschenkt. Was haben wir beschlossen? Wir haben beschlossen, dass der Andreas Küffner und ich alle 2 Wochen donnerstagabends uns 2 Stunden Zeit nehmen, um in Grünwald hier etwas zu starten, und zwar bei der Familie Kauber, bei Andreas und Eli, dass die da einen Rahmen haben, wo sie kommen können. Und ihr wisst, Andreas und Eli sind super einfach, die Leute mit Liebe zu überschütten, und man verhungert auch bei ihnen nicht. Aber das Entscheidende ist, der Andreas Küffner und ich werden uns Zeit nehmen, einfach anzufangen, noch viel mehr eine Beziehung zu haben mit den Jugendlichen, dass die Jugendlichen auch andere einladen können. Es gibt hier so viele Jugendliche im Raum Grünwald und Umgebung. Und wisst ihr was? Viele von denen hängen so am Handy und anderen Sachen. Und so toll Handy ist, es macht sie erstaunlicherweise nicht endlos glücklich. Und deswegen wollen wir was viel Tolleres dem entgegenstellen. Wirklich Handys auch benutzen auf eine gute Art und Weise, aber wir wollen wirklich anfangen, Jugendliche hier einzuladen, nicht nur am Sonntag, das natürlich auch, aber dass wir auch einen Rahmen haben unter der Woche, alle 2 Wochen. 11. Juli wird der erste Termin sein. Betet doch dafür, dass auch schon manche Jugendliche wirklich sich einladen lassen kommen, die noch nie bei Gospel Church München gewesen sind. Gott liebt die Jugendlichen und die Kinder. Und in Zeiten der Erweckung, was man oft sieht in der Kirchengeschichte, ist, dass es oft sogar so war, dass Gott mehr Erweckung oder große Erweckung geschenkt hat durch die Jugendlichen und Kinder. Das ist etwas ganz Typisches. Nicht immer, aber relativ häufig sind es gerade die Jugendlichen und Kinder. Deswegen 5. und 6. Juli, dieses Lobpreisteam-Wochenende, 11. Juli Jugendliche und dann euch am 25. Juli. Wir starten es bewusst jetzt mal noch vor den Sommerferien, bevor wir dann eine Pause machen. Und der dritte Punkt ist natürlich am 21. Juli, der dritte Sonntag im Juli, haben wir wieder unseren Open-Air-Gottesdienst im Biergarten in Bayerbrunn. Und da ist es auch jetzt noch nicht so früh, Menschen dazu einzuladen, dafür zu beten. Da brauchen wir natürlich auch gutes Wetter. Da hat Gott immer gesegnete Gottesdienste geschenkt. Und dann am 4. Sonntag im Juli, dem 28. Juli, feiern wir bewusst ein großes Familiensommerfest. Natürlich sind Singles herzlich willkommen, aber es gibt so viele Familien hier in der Gegend, die nicht in irgendeiner Kirche sind, die nicht an Jesus Christus glauben. Deswegen machen wir dieses Jahr einfach mal einen Fokus Familien-Sommerfest. Aber da sollen auch alle Singles fröhlich dabei sein. Was werden wir machen? Wir werden viele Einladungen drucken und ganz bewusst nicht nur einladen zum Gottesdienst, sondern auch zu einem Fest im Grünwalder Freizeitpark beim Amphitheater. Wir hatten das in Ostern schon mal gemacht mit so einer Ostereiersuche. Und auch da ist es wichtig, dass das Wetter gut ist, aber das noch Wichtigere ist, dass einfach wir aktiv sind. Gott will auch durch uns wirken. Das eine ist Gebet, aber das andere ist mutig, Menschen dazu einzuladen. Wir hatten es früher noch nie gehabt. Der Grünwalder Freizeitpark, die sind bereit, uns so zu unterstützen. Die bringen uns die ganzen Biertische, Biertischgarnituren, den Ton, die Musik, und also die ganzen Anlagen stellen sie uns hin, was wir brauchen, Mülleimer etc. Eine gewaltige Chance für uns als Gospel Church München. Aber lasst uns auch den Blick von dieser tollen Gemeinde Gospel Church hinauswerfen auf wirklich die vielen großartigen Menschen hier in der Region München, die nicht wissen, dass Jesus Christus der große Held ist, dass er sie liebt, dass er am Kreuz für sie gestorben und auferstanden ist. Deswegen betet bitte für diese vier Dinge. Das Lobpreiswochenende, 5. und 6. Juli, 11. Juli, wenn es losgeht mit den Jugendlichen, der Open-Air-Gottesdienst, 21. Juli und dann das Familiensommerfest am 28. Juli. Und auch beim Familiensommerfest ist es hervorragend, wenn viele mit anpacken. Kommt bitte auf die Maria Küffen oder auf mich zu, wenn ihr sagt, ihr wollt da gerne mithelfen. Und das führt uns dann zum fünften Hauptpunkt, gnadenzentriert zu leben. Und das sehen wir im Vers 21. David hat jetzt diesen gewaltigen Sieg errungen. Sie haben die Frauen und die Kinder wieder und das ganze Viech. Jetzt geht's zurück. Und etwas früher im Text hatten wir gesehen, als die losgezogen sind, waren 200 Männer so ermattet, so erschöpft gewesen, dass sie gesagt haben, wir haben nicht die Kraft, mit in diesen Kampf zu ziehen. Und sie bleiben zurück beim Fluss und auch bei den ganzen Geräten, all die Sachen, die sie gehabt haben. Und als David mit den 400 Männern zurückkommt, er begrüßt sie ganz freundlich und herzlich. Da ist kein Stück an Bitterkeit in seinem Herzen, sondern er freut sich, sie wiederzusehen. Und dann sehen wir im Vers 22, das lese ich mal vor, da sehen wir, wie es bei den anderen 400 Männern aussieht. Da heißt es, da ergriffen alle Männer Belias unter denen, die mit David gezogen waren, das Wort und sprachen, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen nichts von der Beute geben, die wir gerettet haben, außer jedem seine Frau und seine Kinder, die sollen sie wegführen und gehen. Gut, das waren jetzt wahrscheinlich nicht alle 400 Männer, hier heißt es, da ergriffen alle Männer Belials, aber auf jeden Fall, es gab unter den 400 Männern manche, die gesagt haben, hör mal her, David, so geht's ja nicht. Wir 400 ziehen in den Kampf, die 200, die ruhen sich gemütlich am Fluss aus. Das kann doch nicht sein, dass die ganze Beute und Tiere auch zurückbekommen. Im Sinne von, wer nicht gearbeitet hat bzw. nicht gekämpft hat, der soll auch nicht essen. Der soll nicht die tollen Sachen wieder zurückkriegen. Dem sagt sie, es ist okay, wenn sie Frauen und Kinder wieder bekommen, aber damit ist dann gut. Die ganzen anderen Sachen, die werden wir 400 unter uns aufteilen. Und dann schaut mal, was David sagt in den Versen 23 und 24. Und das lehrt dich und mich etwas über, was es heißt, gnadenzentriert zu leben. Da heißt es dann im Vers 23, da sprach David, ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Und wer könnte auf euren Vorschlag hören? Sondern wie der Anteil dessen ist, der in den Kampf hinabgezogen ist, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei den Geräten geblieben ist. Sie sollen miteinander teilen. David versteht es hier sehr gut, unter anderem, weil er immer wieder so Tiefpunkte gehabt hat und Gott ihn dann aber immer wieder erhöht hat und Rettung geschenkt hat. Er sagt hier, was Gott, der Herr, uns gegeben hat. David ist es sehr wohl bewusst, wir haben nicht diese ganzen Sachen wieder mit Vieh und Besitz und alles neben den Frauen und Kindern deshalb bekommen, weil wir so toll und stark und sonst was sind, sondern ihm ist bewusst, das war reine Gnade Gottes, dass sie das wieder bekommen haben. Die Frauen und Kinder hätten alle tot sein können, sie hätten die Amalekiter vielleicht niemals mehr gefunden. ihm war bewusst, das war reine Gnade Gottes. Und deswegen sagt er dann auch zu ihnen, wir werden das schön gerecht aufteilen unter allen 600 Männern und allen Familien, dass jeder den gleichen Anteil hat. Und so ist es auch bei uns hier. Es werden in den nächsten Monaten und Jahren werden hier viele Menschen zur Gospel Church dazukommen. Und manche werden dann im Lauf der Zeit erst zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und dann kann es sein, dass du schon viele Jahre hier mitgearbeitet hast bei der Gospel Church und denkst, ich bin doch eigentlich ein bisschen was Besseres, wie der jetzt da neu dazugekommen ist und erst jetzt zum Glauben gekommen ist. Und Jesus Christus als der große Held, der Retter sagt, weißt du was? Er oder sie bekommt genau den gleichen Anteil wie du, wenn du an Jesus Christus vertraust. Ewiges Leben, Vergebung der Sünden, passt auf in eurem Herzen, wenn neue Leute dazukommen. Nur weil du und ich schon ein paar Jahre dabei sind, manche sind auch neu dabei, aber wie auch immer, lass uns freuen, wenn Gott Menschen rettet und sie die Gnade Gottes erleben. Und dann auch in seiner Gnade, lass uns gnadenzentriert miteinander leben und nicht denken, ich habe mir hier ein bisschen was Höheres erarbeitet oder ich bin schon länger dabei oder habe einen höheren Status. Es ist reine Gnade Gottes. Aber diese Gnade Gottes, die soll nicht nur dich und mich erreichen, sondern Jesus Christus wird hier im Raum München noch viele Herzen erreichen und verändern.